Das bewegliche Reichsorchester. Das musikalische Interesse meines Freundes erfuhr auf dem Boden Wiens eine erfreuliche Erweiterung. Während er sich bisher nur für die Oper interessiert hatte, gewann er jetzt immer mehr Interesse für das Konzert. Zwar hatte Adolf auch schon in Linz die Symphoniekonzerte des Musikvereins besucht, er dürfte in jenen Jahren insgesamt vielleicht 6 oder 7 Konzerte unter der Leitung August Göllerichs gehört haben, aber sein Interesse daran galt weniger dem in diesen Konzerten Dargebotenen als meiner Person. Ich wirkte ja schon damals im Orchester mit, ein Umstand, der Adolf sehr beschäftigte. Vielleicht traute er mir bei meinem stillen, nachgiebigen Wesen eine so schwierige, noch dazu vor der Öffentlichkeit zu bewältigende Aufgabe gar nicht zu und war von einem zum anderen Male gespannt, wie es ausgehen würde. Jedenfalls erinnere ich mich daran, dass er nach diesen Aufführungen mehr von mir als vom Konzert selbst gesprochen hat. Das wurde in Wien anders. Ein äußerer Umstand trug dazu bei. Ich erhielt am Konservatorium wöchentlich 2 oder sogar 3 Freikarten für Konzerte. Davon bekam Adolf jeweils eine, oft sogar beide oder alle 3, wenn ich durch das abendliche Partiturspiel verhindert war, mitzukommen. Da es sich bei diesen Freikarten durchwegs um gute Sitzplätze handelte, war auch der Besuch nicht so anstrengend wie in der Hofoper. An den Aussprachen, die diesen Konzertaufführungen folgten, bemerkte ich zu meiner großen Überraschung, dass Adolf nun auch in wachsendem Maße an symphonischer Musik gefallen fand. Ich freute mich darüber, weil sich damit für uns ein neuer gemeinsamer Erlebnisbereich eröffnete. Der Leiter der Kapellmeisterschule am Konservatorium, Gustav Gutheil, dirigierte auch die Aufführungen des Wiener Konzertvereines. Überaus aber schätzten wir Ferdinand Löwe, den Direktor des Konservatoriums, der gelegentlich auch die Wiener Philharmoniker unter seine Stabführung nahm und dabei für Bruckner eintrat. Das Wiener Musikleben stand zu jener Zeit noch ganz im Zeichen der heftigen Auseinandersetzung zwischen Brahms und Bruckner, obwohl beide Meister schon über ein Jahrzehnt tot waren. Auch Eduard Hanslick, der gefürchtete Wiener Musikkritiker, den wir nur den Beckmesser nannten, war damals schon tot. Aber sein unheilvolles Wirken war noch deutlich genug zu spüren. Hanslick, der schon deshalb unser geschworener Feind war, weil er sich in heftigster Form und teilweise mit wenig sachlichen und anständigen Mitteln gegen Richard Wagner gewandt hatte, war sehr entschieden für Brahms eingetreten und hatte Anton Bruckner wütend bekämpft. Hingegen fand Bruckner an Ferdinand Löwe einen genialen Wegbereiter. Auch Franz Schalk, der spätere Direktor der Wiener Oper, trat für Bruckner ein. Es fiel uns beiden nicht schwer, in diesem erbitterten Streit Stellung zu nehmen. Ich liebte Bruckner sehr und auch Adolf war von seinen Symphonien ergriffen und bewegt. Außerdem war Bruckner unser Landsmann. Wir verteidigten mit seinem Werke auch ein Stück Heimat. Allerdings war das für uns kein Grund, Brahms abzulehnen. Wir fühlten uns in diesem Streite als Vertreter der jungen Generation, zollten beiden Meistern unsere Anerkennung und lächelten über den unserer Ansicht nach völlig überflüssigen Eifer der Älteren. Adolf aber tat noch ein Übriges. Wie Richard Wagner, so meinte er, Bayreuth zur Stätte seines eindrucksvollsten Wirkens gemacht habe, müsste Linz sich des Werkes Anton Bruckners annehmen. Die Linzer Tonhalle, deren Entwurf er soeben fertiggestellt hatte, müsste seinem Gedenken geweiht werden. Neben den großen Symphonien der klassischen Meister hörte Adolf mit Vorliebe auch die Musik der Romantiker, Karl Maria von Weber, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann. Er bedauerte sehr, dass Richard Wagner nur für die Bühne und nicht mit gleicher Fruchtbarkeit auch für den Konzertsaal gearbeitet habe, so dass man von seiner Musik zumeist nur die Vorspiele zu einzelnen Opern zu hören bekam. Ich darf Edvard Grieg nicht vergessen, den Adolf ganz besonders liebte und dessen Klavierkonzert in A-Moll ihn jedes Mal von Neuem entzückte. Im Allgemeinen aber hatte Adolf für das instrumentale Virtuosentum wenig übrig. Aber es gab einzelne Solistenkonzerte, die er niemals versäumte. Mozarts und Beethovens Klavier- und Violinkonzerte, Mendelssohns Violinkonzert in A-Moll und vor allem Schumanns A-Moll-Klavierkonzert, das ihn zu heller Begeisterung hinriss. Aber etwas an diesem häufigen Konzertbesuchen ließ Adolf nicht zur Ruhe kommen. Ich begriff lange nicht, woran es lag. Jeder andere junge Mensch hätte an den Aufführungen Genüge gefunden, anders mein Freund. Da saß er auf seinem Freiplatz im Konzertsaal, ließ Beethovens glanzvolles Violinkonzert in D-Dur auf sich einströmen und war glücklich und zufrieden. Doch wenn er die Menschen im Saale, die dieses Konzert hören konnten, zählte, so waren es etwa 400 oder 500. Was bedeutete diese geringe Zahl gegenüber den Tausenden, die dieses Konzert nicht hören konnten? Sicherlich gab es nicht bloß unter den Studierenden, sondern auch unter den Handwerkern, den Arbeitern viele, die ebenso glücklich wären wie er, wenn sie auf einem unentgeltlichen oder für sie doch leicht erschwinglichen Platz im Konzertsaale sitzen könnten, um dieser unsterblichen Musik zu lauschen. Dabei durfte man nicht allein an Wien denken, denn in Wien wurde es musikbegeisterten Menschen noch relativ leicht gemacht, Konzerte zu besuchen. Aber außerhalb Wiens, die kleinen Orte, die Provinzstädte. Ach, er hatte ja in Linz erlebt, wie kümmerlich es draußen noch mit kulturellen Veranstaltungen bestellt war. Das musste anders werden. Konzertbesuche durften nicht mehr das Privileg weniger bevorzugter Menschen sein. Darüber half auch das Freikartensystem nicht hinweg, so sehr er persönlich daran profitierte. Es musste also ein für allemal Abhilfe geschaffen werden. Solche Gedankengänge waren für Adolf überaus typisch. Es konnte nichts in seinem Umkreis geschehen, das nicht von ihm sogleich ins Allgemeine emporgehoben worden wäre. Selbst rein künstlerische Erlebnisse, die wie Konzertbesuche andere Menschen bloß zu passiver Aufnahme bewegten, erweckten in ihm aktive Teilnahme und wurden zu einem Problem, das alle anging, denn in dem Idealstaat, wie er ihn damals erträumte, konnte und durfte nichts gleichgültig bleiben. Der Sturm der Revolution musste auch die Tore der Kunst, die bisher so vielen verschlossen geblieben waren, weit aufreißen. Sozialreform auch auf dem Gebiete künstlerischen Genießens. Sicher dachten in jenen Jahren viele junge Menschen ähnlich wie er. Sein Protest gegen die Bevorzugung bestimmter Gesellschaftsschichten in künstlerischen Belangen war keineswegs vereinzelt, ganz im Gegenteil. Es gab damals nicht nur fanatische Vorkämpfer des Gedankens, Kunst in das Volk zu tragen, sondern auch Vereine, Organisationen und Einrichtungen, die mit sichtbarem Erfolg diesem Ziele zustrebten. Einmalig aber war die Form, in der mein Freund diesen Missständen abhelfen wollte. Während andere sich mit bescheidenen Mitteln begnügten und sich zufrieden gaben, wenn man Schritt für Schritt dem Ziele näher kam, übersprang Adolf die Gegenwart mit ihren gut gemeinten, aber doch unzureichenden Mitteln und strebte eine totale Lösung an, einerlei, wann und wo diese verwirklicht werden konnte. Für ihn war sie schon in dem Augenblicke Wirklichkeit geworden, da er die beherrschende Idee zum ersten Male aussprach. Und wiederum typisch für ihn, er begnügte sich nicht damit, diese Idee einfach hinzustellen, sondern begann sie sogleich in allen Einzelheiten durchzuarbeiten, nicht anders, als hätte er dazu von höherer Stelle den Auftrag erhalten. Diese bis ins kleinste Detail gehende Planung ersetzte ihm gewissermaßen die tatsächliche Verwirklichung. War eine Idee konsequent zu Ende gedacht und von ihm bis ins Letzte durchorganisiert worden, so bedurfte es ja nur noch eines Machtwortes, um sie in die Tat umzusetzen. Dieses Machtwort wurde freilich während unserer Freundschaft niemals ausgesprochen. Ein Grund, weshalb ich Adolf doch im Innersten für einen Phantasten hielt, auch wenn er mich von der Vernünftigkeit seiner Darlegungen völlig überzeugt hatte. Er aber glaubte schon damals fest daran, dass er selbst einmal dieses Machtwort sprechen würde, durch das die 100 und 1000 verschiedenen Pläne und Projekte, die sozusagen in ihm schon griffbereit lagen, ausgeführt und verwirklicht werden konnten. Er sprach allerdings nur selten davon und nur zu mir, weil er wusste, dass ich an ihn glaubte. Ich habe es oft genug erlebt, wie er sich in solchen Augenblicken, da eine bestimmte Idee von ihm Besitz ergriffen hatte, mit gründlicher und sachkundiger Arbeit an den Punkt herangearbeitet, bei dem der andere, der zuhörte, fragen musste: Gut und schön, aber wer soll das bezahlen? In Linz war ich oft und oft unvorsichtigerweise in diese Frage hineingestolpert, weil sie mir einfach auf dem Wege lag. Es hatte doch keinen Sinn, über das Wichtigste zu schweigen. In Wien aber war ich schon etwas vorsichtiger geworden und vermied es, allzu deutlich nach den Kosten oder dem aufzubringenden Gelde zu fragen. Auch die Antworten, die Adolf auf diese ihm so unnötig erscheinenden Fragen gab, wechselten. In Linz hatte die Pauschalantwort »Das Reich« gelautet, eine Antwort, die nach meinen Begriffen keine Antwort war. In Wien hieß es schon etwas sachlicher: Da müssen Finanzleute her. Es kam aber auch vor, dass ich barsch abgefertigt wurde. Dich wird man am wenigsten darüber befragen, hieß es dann, denn du verstehst ja ohne dies nichts davon. Oder noch kürzer: Das lass gefälligst meine Sorge sein. Das erste Anzeichen, woran ich in jedem einzelnen Falle bemerkte, dass er sich mit einer bestimmten Idee beschäftigte, war ein eigentümliches Wort, das zum ersten Mal in seinen Reden oder in unserer Debatte auftauchte, ein besonderer Ausdruck, den er bisher noch nie verwendet hatte. Solange er sich selbst noch nicht ganz klar geworden war, was er mit dieser Idee bezweckte, wurde auch die betreffende Bezeichnung, mit der er seinen Plan zusammenfassen wollte, entsprechend abgewandelt. So hieß es also in den Wochen seiner häufigen Konzertbesuche zuerst nur: Dieses Orchester, das die Provinz bereist. Ich dachte, es gäbe in Wien wirklich ein solches Orchester, Adolf spräche also von einer tatsächlich bestehenden Einrichtung. Doch dann entdeckte ich, dass dieses mobile Orchester, wie er es jetzt nannte, weil ihm der Ausdruck Reisen zu sehr nach Schmiere klang, nur in seiner Einbildung existierte. Nachdem er sich niemals mit halben Lösungen begnügte, wurde bald ein mobiles Reichsorchester daraus. Ich entsinne mich noch genau, dass Adolf am Schlusse unserer gemeinsam durchgeführten Planung über diese von ihm geschaffene Einrichtung so begeistert war, dass er plante, nach und nach 10 solcher Orchester aufzustellen und auf Reisen zu schicken, um auch dem letzten vergessenen Winkel des Reiches noch mit dem Violinkonzert D-Dur von Beethoven und ähnlichen einzigartigen Schöpfungen zu beglücken. Als er eines Abends in seiner gewohnt eindringlichen Form zum ersten Mal ausführlich von diesem Orchester zu sprechen begann, fragte ich ihn verwundert, weshalb ihn denn ausgerechnet musikalische Einrichtungen so sehr beschäftigen würden. Wollte er denn nicht eigentlich Baumeister werden? Die Antwort war kurz und bündig: Weil ich dich derzeitig um mich habe. Damit wollte er sagen, dass es ihm, solange ich bei ihm wäre, jederzeit möglich sei, meinen Rat und meine Kenntnisse als künftiger Dirigent einzuholen. Das schmeichelte mir natürlich. Aber als ich mich daraufhin ein Stück weit vorwagte und voll Erwartung an ihn die Frage richtete, wen er denn mit der Leitung dieses Orchesters betrauen wolle, durchschaute er mich sogleich, lachte sarkastisch und rief: »Dich bestimmt nicht!« Doch fügte er wieder ernst geworden hinzu, dass er gegebenenfalls meine Berufung zum Dirigenten des mobilen Reichsorchesters tatsächlich in Erwägung ziehen wolle. Aber ich fühlte mich gekränkt und antwortete ihm, dass ich auf diese Ehre verzichte, denn es ginge mir darum, in einem tatsächlich existierenden Orchester Dirigent zu werden und nicht bloß in seinem mehr als fragwürdigen Wunschorchester. Das genügte, um einen Wutanfall bei ihm auszulösen. Er ertrug es niemals, dass man an der Verwirklichung seiner Ideen zweifelte. »Du wirst noch froh sein, wenn ich dich auf so einen Posten setze«, brüllte er mich an. Nach dieser temperamentvoll gespielten Ouvertüre konnte dann die Aufführung selbst beginnen. Ich habe alle Einzelheiten über unser mobiles Reichsorchester deshalb viel genauer im Gedächtnis behalten als viele andere Pläne, von denen Adolf den Kopf voll hatte, weil es in diesem Falle um mein ureigenstes Fachgebiet ging. Selbstverständlich durfte ich daher dieses Mal viel mehr mitreden als sonst, sogar mehr als bei seinem Versuche, die Musikdramen Richard Wagners durch eine neue Oper »Wieland der Schmied« zu ergänzen. Wie gründlich wir unsere Aufgabe angingen, ist daraus zu ersehen, dass wir an einem der nächsten Abende wegen der Pedalharfe aneinander gerieten. Gewiss brauchte das mobile Reichsorchester eine Pedalharfe. Aber Adolf wollte gleich drei dieser kostbaren und außerdem schwer zu transportierenden Instrumente einstellen. Wozu, warf ich ein, ein erfahrener Dirigent wird auch mit einer einzigen Pedalharfe auskommen. Lächerlich, warf Adolf zornig ein. Wie willst du da den Feuerzauber spielen, wenn du nur eine einzige Pedalharfe im Orchester hast? Dann kommt eben der Feuerzauber nicht ins Programm, erwiderte ich. Und ob er ins Programm kommt, beharrte Adolf. Ich machte einen letzten Versuch, um zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Bedenke, dass eine Pedalharfe 18.000 Gulden kostet. Das musste ihn doch von seinem hartnäckig verteidigten Standpunkt abbringen. Aber ich hatte mich geirrt. Ach, was Geld, rief er. Damit war die Sache entschieden. Das mobile Reichsorchester wurde mit drei Pedalharfen ausgestattet. Wenn ich daran zurückdenke, mit welchem Feuereifer wir damals um Dinge stritten, die nur in unserer Einbildung existierten, muss ich heute darüber lächeln. Und doch, was war das noch für eine herrliche Zeit, in der wir uns über vage Wunschgebilde mehr ereiferten als über die Realität des Alltags und uns mit heißen Köpfen und übervollen Herzen in eine imaginäre Welt hineinsteigerten, in der wir nicht mehr arme, darbende Studenten waren, sondern große, bedeutsame Persönlichkeiten. Ich staunte wohl, mit welch unheimlicher Vorstellungskraft sich mein Freund in dieser Traumwelt zurechtfand, viel besser als in der realen Welt, die ihn umgab. Aber ich ahnte natürlich nicht, dass das, was für mich nur müßiges Spiel der Fantasie oder romantisches Schwärmen war, für ihn viel mehr bedeutete. Der Gedanke, der diesem mobilen Reichsorchester zugrunde lag, leuchtete mir sogleich ein, ja, ich hatte selbst schon des Öfteren über diese Tatsachen nachgedacht. Große Orchester, die Vollkommenes leisten, kann es nur in großen Städten geben, etwa in Wien, Berlin, München, Amsterdam, Mailand, New York. Denn nur dort besteht die Möglichkeit, aus der unübersehbaren Zahl von Musikausübenden erstklassige Instrumentalisten auszuwählen. Die Folge davon ist, dass nur die Bewohner der Großstadt an den Leistungen dieser Orchester unmittelbar teilnehmen können. Begeisterung für das Schöne, Empfänglichkeit für vollendet wiedergegebene Musik sind aber auch unter den Menschen des flachen Landes, in kleinen und mittleren Städten vorhanden. Oftmals ist sogar die künstlerische Bereitschaft dieser Menschen größer als die der vielfach abgelenkten, gehetzten und durch die Überfülle der Eindrücke abgestumpften Großstadtmenschen. Die Lösung, die Adolf erdacht hatte, war ebenso genial wie einfach. Unter der Leitung eines begabten Dirigenten wird ein Orchester aufgebaut, das imstande ist, klassische, romantische und moderne Werke symphonischer Musik in vollendeter Form wiederzugeben. Dieses Orchester wird sodann nach einem ganz bestimmten Plan über Land geschickt. Adolf fragte mich, wie groß meiner Meinung nach dieses Orchester sein müsste. Allein schon die Tatsache, dass er sich bei mir, nicht bei seinen Büchern Rat holte, erfüllte mich mit Stolz. Außerdem fühlte ich mich als künftiger Dirigent angesprochen. Ich war also richtig in meinem Element. Noch sehe ich in der Erinnerung, wie wir auf dem Flügel, der Tisch war zu klein dafür, dieses Orchester aufbauten. Die Streicher, das Holz, das Blech, das Schlagzeug, wie Adolf über jede geringfügige Einzelheit informiert sein will, wie er sich über die Eigenart und Besonderheit der Instrumentierung symphonischer Werke unterrichten lässt, um ja nichts zu übersehen und das Orchester in jeder Hinsicht vollkommen zu machen. Dies war das Rätselvolle, das Merkwürdige an ihm. Dieser mir unerklärliche Gegensatz, in die leere Luft hinein zu fantasieren und zugleich aber eine Sache bis ins letzte Detail hieb- und stichfest zu machen. So gewiss der ganze Plan nur Wunsch und Wille blieb, so konkret musste doch dabei das Einzelne hingestellt werden. Die halbe Nacht ging um, bis wir uns durchgearbeitet hatten. Das Orchester, das wir aufgebaut hatten, bestand schließlich aus 100 Mann. Ein respektabler Klangkörper, der den Wettstreit mit anderen großen Orchestern ohne weiteres aufnehmen konnte. Die nächste Frage war die Ausstattung. Adolf staunte doch einigermaßen, was ich ihm da aufzählte. Nicht nur erstklassige Instrumente, deren sorgfältiger Transport garantiert werden musste, am besten man schloss dafür eine Pauschalversicherung ab, sondern ein reichhaltiges, stets evident geführtes Notenarchiv, darüber hinaus Pulte, Sessel und so weiter. Aber er sah ein, dass ein erstklassiger Cellist nicht jeden Abend auf einem anderen Sessel sitzen konnte. Schließlich verlangte er, dass ich beim Sekretär der Orchestervereinigung noch genauere Angaben über diese Anschaffungen einhole, mich beim Musikerbund über das Engagement der Instrumentalisten erkundige und dann einen Kostenvoranschlag ausarbeite. Für mich ein etwas komischer Auftrag. Mein Freund, der eigentlich Baumeister werden will, schickt mich, der ich eigentlich Dirigent werden wollte, zur Orchestervereinigung, um dort Informationen für ihn einzuholen. Adolf war mit dem, was ich ihm übermittelte, zufrieden. Über die hohe Summe des Kostenvoranschlages ging er mit einer geringschätzigen Handbewegung hinweg. Ich weiß noch, wie wir uns über die einheitliche Kleidung der Orchestermitglieder ereiferten. Selbstverständlich musste das Orchester auch dem Auge einen erfreulichen Anblick bieten. Ich schlug eine dezente Uniformierung vor. Adolf war dagegen. Wir entschieden uns für einheitliche, dunkle, vornehme, aber nicht auffallende Kleidung. Ein schwieriges Problem blieb der Transport des Orchesters, denn es gab Gebiete, die mit der Bahn schwer zu erreichen waren. Und gerade auf diese kam es uns an. Aber es liefen ja diese neuartigen Automobile in den Straßen herum. Man blieb damals noch stehen und blickte diesen Vehikeln nach, die lärmend und stinkend und mit einem mörderischen Tempo von 15 Stundenkilometern über den Ring rasten. Wie wäre es, unser Reichsorchester auf solche Fahrzeuge zu verladen? Ohne Zweifel würde dies die Beweglichkeit des Orchesters und damit auch die Möglichkeiten seines Einsatzes gewaltig erhöhen. Ich weiß heute nicht mehr genau, wie weit wir damals diesen Gedanken ausspannen, der mir an sich unsympathisch war, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Orchester, das mit solchem Höllenlärm angebraust kam, die Menschen für feinere, differenziertere akustische Eindrücke empfänglich machen sollte. Gut, das Orchester kommt an, wird vom Bürgermeister feierlich begrüßt und durch den festlich geschmückten Ort geleitet. Erste Frage: Wo soll es konzertieren? Nur wenige Städte verfügen über einen Raum, der ein Orchester von 100 Mann und ein Vielfaches an Zuhörern aufnehmen kann. »Wir spielen im Freien«, meinte Adolf. »Konzerte unter dem Sternenhimmel sind an sich sehr stimmungsvoll«, warf ich ein. »Nur muss der Sternenhimmel für die Dauer der Aufführung garantiert bleiben. Abgesehen davon würde es mehr ein Konzert für die Sterne als für die Menschen werden, weil im Freien die Akustik verloren ginge. Beinahe wäre der ganze Plan an diesen harten Tatsachen gescheitert. Adolf schwieg eine Weile und dachte nach. Dann sagte er: »Kirchen sind überall. Warum spielen wir nicht in den Kirchen?« Vom musikalischen Standpunkt aus war nichts dagegen einzuwenden. Adolf meinte, ich solle mich bei den kirchlichen Behörden erkundigen, ob man für die musikalischen Darbietungen des mobilen Reichsorchesters die Kirchenräume zur Verfügung stellen würde. So weit wollte ich das Spiel aber nicht mitmachen. Aber ich schwieg darüber und Adolf vergaß, mich nach dem Ergebnis dieser Erkundigungen zu befragen. Schwere Differenzen ergaben sich bei der Gestaltung des Programms. Adolf wollte wissen, wie lange ein Orchester brauche, um eine Symphonie aufführungsreif einzustudieren. Schon darüber ärgerte er sich, dass es dafür keine verlässliche Norm gab. Auf keinen Fall aber wollte er meine Ansicht gelten lassen, dass das orchestrale Musiziergut, wenn er es wirklich auf deutsche Komponisten beschränken wolle, ein Standpunkt, den er hartnäckig verteidigte, erst mit Bach, Fuchs, Gluck und Händel beginne, allenfalls mit einzelnen Werken von Heinrich Schütz. »Und was war vorher?« begehrte er zu wissen. »Nichts, das für ein Orchesterprogramm in Frage käme«, antwortete ich. Wer sagt das?« schrie er mich an. Ich erklärte ihm, dass er sich auf meine Angaben in diesem Falle voll und ganz verlassen könne, es sei denn, dass er selbst Musikgeschichte studieren wolle. »Das werde ich auch«, gab er zornig zurück. Damit schloss er die Aussprache über die Gestaltung des Programms. Ich nahm seine Worte nicht ernst, denn Musikgeschichte zu studieren war keineswegs einfach. Außerdem führte dieses Fach von seinen beruflichen Interessen weit ab. Und überdies wusste er ja, dass ich wirklich auf diesem Gebiete beschlagen war, seit ich auf der Hochschule Vorlesungen darüber hörte. Umso mehr staunte ich, als er am nächsten Tage über einem dickleibigen Wälzer saß, die Entwicklung der Musik im Wandel der Zeiten. Für mich war er einige Tage nicht zu sprechen. Das Werk befriedigte ihn aber nicht vollständig. Er ließ sich von mir die musikgeschichtlichen Skripten von Dr. Guido Adler und Dr. Max Dietz geben und arbeitete sie mit Feuereifer durch. »Die Chinesen haben schon vor 2000 Jahren gute Musik gemacht«, erklärte er. »Warum soll das bei uns anders gewesen sein? Schließlich war ein bestimmtes Instrument auch dazu mal schon vorhanden, die menschliche Stimme. Weil diese gelehrten Herren über die Anfänge der Musik im Dunkeln tappen, das heißt nichts darüber wissen, ist doch keineswegs gesagt, dass es wirklich nichts gab.« Alle Achtung vor der Gründlichkeit, mit der mein Freund immer zu Werke ging. Aber manches Mal konnte mich seine Sucht, allem, was ihm unterkam, auf den Grund zu gehen, zur Verzweiflung bringen. Er gab so lange keine Ruhe, bis er beim besten Willen nicht mehr weiter zurückkommen konnte und eindeutig vor dem Nichts stand. Und auch vor dieses Nichts setzte er noch ein großes Fragezeichen. Ich konnte mir denken, dass er mit dieser Veranlagung sämtliche Professoren der Akademie außer Rand und Band gebracht hätte. Jedenfalls stand nun fest, dass wir das Programm des mobilen Reichsorchesters mit Johann Sebastian Bach beginnen ließen, um es über Gluck und Händel zu Haydn, Mozart und Beethoven zu führen. Dazu kamen dann die Romantiker, die Krönung des Ganzen aber bedeutete das Werk Anton Bruckners, dessen sämtliche Symphonien in das Programm aufgenommen wurden. Was die modernen, vor allem die noch jungen, unbekannten Komponisten betraf, wollte Adorf bei der Auswahl ihrer Werke durchaus eigene Wege gehen. Jedenfalls verwarf er die von den Wiener Musikkritikern aufgestellten Grundsätze völlig, wie er überhaupt bei jeder sich bietenden Gelegenheit über die Zünftigen, die nur Fachleute, die Spezialisten herfiel. Seit den Tagen, da wir das mobile Reichsorchester auf die Beine stellten, legte sich Adolf ein besonderes Vormerkblatt an, an das ich mich genau erinnern kann. Es war ein kleines, leicht in die Tasche zu schiebendes Heftchen, in das er nach jedem Konzert, das er erlebte, die Bezeichnung des Werkes, den Namen des Komponisten und des Dirigenten eintrug und daneben sein eigenes Urteil vermerkte. Es galt künftig bei unseren Konzertbesuchen als das höchste Lob, dass er einem Werke aussprechen konnte, wenn er sagte, wird in das Programm unseres Orchesters aufgenommen. Der Gedanke an das mobile Reichsorchester ließ mich lange nicht los. Zwar gab es schon damals Grammophone, allerdings waren dies noch erbärmlich krächzende Ungetüme, doch war damit der Weg zur mechanischen Musik bereits eröffnet. Die drahtlose Telegrafie steckte damals noch in den Kinderschuhen. Erst im darauffolgenden Jahre erhielt der Italiener Marconi den Nobelpreis, der seine Erfindung weltbekannt machte. Trotzdem inzwischen Schallplatte und Radio einen Siegeszug sondergleichen angetreten haben, so dass es beinahe aussieht, als würde die gespielte Musik nur noch zur Herstellung mechanischer Musik benötigt werden, bleibt für alle einsichtigen und wahrhaft kunstbegeisterten Menschen die Grundfrage, die mein Freund mit solcher Entschiedenheit anging und mit Hilfe des mobilen Reichsorchesters lösen wollte, auch heute noch bestehen, wertvolle Musik in vollendeter Wiedergabe unmittelbar, also nicht auf mechanischem Wege an Menschen heranzubringen, die dafür empfänglich sind, einerlei, wo diese Menschen wohnen.